Hallo, guten Tag, ich heiße Aydin. Ich möchte mit Ihnen das Anamnesegespräch führen. Zuerst brauche ich Ihre persönliche Daten, dann kommen wir zu Ihren aktuellen Beschwerden. Sind Sie damit einverstanden? Hallo, guten Ja. Abend. Ja, Ja. natürlich. Guten Tag. Guten Tag. Wie heißen Sie? Mein Name ist Christine Müller. Christine Müller. Könnten Sie Ihre Vornamen und Nachnamen langsam buchstabieren? Ja, natürlich. Christine wie Christine. Es ist Ja. Cäsar Heinrich Richard, Ida S wie Siegfried, T wie Theodor, I wie Ida. N wie Nordpol und E wie Emil. Christine Ja. Müller, Martha, Ü wie Ü, Doppel L, Emil Richard, Müller. Ja, Frau Müller, sind Sie Frau? Ja, na, Sie sehen doch, Ja. Christine ist eine Frau natürlich. Ja. Ja, wie alt sind Sie und wann sind Sie genau geboren? Ich bin 64 Jahre alt. 74, 64. 60. Genau. Am 23.04.1964 die Okay. oder 62. Okay, egal. Könnten Sie Ihre Datum, Tag wiederholen? 23. April 1962. 30. April. April. Ja. Wie schwer sind Sie und wie groß? Wie schwer und wie groß sind Sie? Ich wiege circa 65 Kilo und Ja. ich bin etwas kleiner geworden, glaube ich, habe 1,58 Meter. 58. Frau Müller, was haben Sie? Wie kann ich Ihnen heute helfen? Herr Doktor, was soll ich dazu sagen? Also das geht schon seit 3 Wochen und ist nicht besser geworden und jetzt seit einer Woche sogar noch schlimmer. Okay. Ich habe so Kopfschmerzen und das ist auf der linken Seite Ja. unter dem Auge, über der Wange und zum einen, ich bekomme keine Luft über der linken Seite des Na der, der Nase. Und dann habe ich so einen starken Druck auf dem Auge. Ja. Und es strahlt von weiter nach oben zum Kopf, bis nach hinten zum Rücken. Ja. Wie stark Ihre Schmerzen auf einer numerischen Skala von 0 bis 10? 0 kein Schmerzen, 10 sehr stark Schmerzen. Also jetzt seit einer Woche schon sehr stark. Ich würde Ja. sagen, so zwischen 5 und 7. 5 und 7. Jetzt könnten Sie wie viel sagen? Ja, aktuell würde ich schon sagen, so eher 7. 7. Okay, haben Sie dagegen ein Medikament Ja, ich. eingenommen? Die ganze Zeit schon. Ich habe zuerst mit Paracetamol probiert, dann habe ich Ibuprofen genommen und jetzt habe ich noch zusätzlich Novalgin, aber so richtig besser wird es nicht. Okay. Könnte sie Ihre Schmerzen aushalten oder soll ich Ja, Ihnen noch. eine Schmerzmittel geben? Jetzt geht es im Moment, aber es wird sicherlich schlimmer werden jetzt in den nächsten 1, 2 Stunden. Deswegen bin ich gekommen. Okay. Ich gebe Ihnen eine Schmerzmittel und wenn es gibt eine Besserung, wenn es eine Besserung fühlen Sie sich eine kleine Besserung, wie weitermachen. Okay. Was wollen Sie mir denn geben? Ich habe schon vor einer Stunde Novalgien genommen. Ja, okay, verzeihen Sie. Ich manchmal andere Medikamente, Schmerzmittel geben Sie. Haben Sie, Okay. ist bei Ihnen eine Allergie oder Unverträglichkeit Nein, bekannt? nein, Allergie habe ich nicht. Okay, manchmal eine starke Schmerzmittel geben Sie. Oh, da wäre ich sehr dankbar, ja. Ja, vielen, vielen Dank auch. Könnten Sie Ihre Schmerzen beschreiben? Sehend, drückend oder dumpf, kolikartig? Also wie ich schon sagte, also es ist eher so ein drückender Schmerz Ja. und es strahlt aus, ne, vom über das Auge bis zum Kopf. Ja, haben Sie gesagt. Und ich bekomme auf der linken Seite der Nase keine Luft. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt seit einer Woche auch etwas schwillt. Das ist ein bisschen das Gesicht und die Wange unter dem Auge, dass da, wenn ich mich im Spiegel angucke, dass da ein Unterschied ist. Okay, es gibt eine unterschiedliche Vergrößerungsunterschied, Ja, meinen Sie? eine Schwellung, ja. Ja, Schwellung. Okay. Sind Ihre Schmerzen immer da oder wiederkehrend? Also seit einer Woche sind sie dauerhaft, ja. Dauerhaft, aber früher nicht dauerhaft. Genau, da war es immer nur kurzfristig kommend und gehend, aber jetzt ist es dauerhaft, ja. Okay. Sind Ihre Schmerzen zum ersten Mal langsam oder plötzlich aufgetreten? Eher langsam. Langsam. Gibt es bestimmte Auslöser für Ihre Schmerzen? Ich weiß es nicht, es hat langsam angefangen und ich dachte, das ist eine leichte Erkältung, aber es ist immer schlimmer geworden. Okay. Gibt es etwas, was Ihre Schmerzen lindert oder verstärkt? Kann ich nicht sagen. Also wie gesagt, am Anfang war es nicht so schlimm, aber jetzt seit einer Woche ist es schlimmer. Ja. Aber Novalgina oder Ibuprofen nicht besser geworden. Immer nur ganz kurz, für eine Stunde Ja. vielleicht, und dann geht es wieder los. Haben Sie eine lindernde Faktoren bemerkt? Nein. Okay. Verstehe. Ähnliche Attacke haben Sie oder schubartige? Was für ein Dings haben Sie gesagt? Nee. Schubartig. Schubartig? Ja. Ihre Schmerzen, sind Ihre Schmerzen schubartig oder Ach so, nicht? nein, wie gesagt, am Anfang waren sie immer wieder, Ja. mal mehr, mal weniger, aber jetzt sind sie dauerhaft, nicht schubartig, dauerhaft. Okay. Haben Sie ähnliche Beschwerden früher? Also ich habe schon seit vielen Jahren so ein Problem mit meiner Nase. Haben Sie Nasenbeschwerden? Okay. Und da hat auch der Hals-Nasen-Ohrenarzt gemeint, ich muss operiert werden. Aber ich habe bisher keine Operation. Ich wollte auch keine Operation. Okay, würden Sie damals eine Diagnose festgestellt? Die meinten, ich habe Polypen auf der linken Seite, aber Ja. ich wollte erstmal keine OP. Ich habe ein bisschen Angst vor der Operation gehabt. Okay. Haben Sie Fieber, Schüttelfrost oder Nachtschweiß? Bisher noch nicht, aber starke Kopfschmerzen. Was? Ich Ich habe habe nicht gehört. mal das Gefühl, dass mein linkes Auge Ja. auch sehr stark, ja, drückt und schmerzhaft ist. Ja, haben Sie gesagt. Sie haben gesagt. Ist Ihnen schwindelig oder ohnmächtig? Schwindlig ist mir es noch nicht, ohnmächtig bin ich auch noch nicht geworden. Nein. Okay. Ist Ihnen Luftnot oder Husten, Herzrasen, Herzklopfen aufgefallen? Nein. Alles. Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen? Nein. Schlafen Sie gut? Jetzt wegen den Kopfschmerzen eigentlich nicht, nein. Okay. Seit einer Woche oder seit Nein. 3 Wochen? Eine Woche eigentlich, mehr eine Woche. Davor war es auch etwas eingeschränkt mit dem Schlafen. Es ging, aber jetzt seit einer Woche ganz schlecht. Okay. Waren Sie wegen dieser Beschwerden beim Hausarzt? Ja, ich war schon beim Hausarzt, ja. Würde sie Diagnose feststellt oder was hat gemacht? Was er gemacht hat. Ja. Er meinte, das ist ein Virusinfekt, hat mir nur Schleimlöser gegeben und Nasenspray. Und er meinte, das geht wieder vorbei. Okay. Nicht gemacht, nein. Aber gibt es keine Besserung? Nein, sonst wäre ich ja nicht hier bei Ihnen. Ja, ich verstehe. Haben Sie in letzter Zeit ein Gewicht verloren oder zugenommen? Nein. Ist Ihnen Schwierigkeit beim Wasserlassen oder Stuhlgang aufgefallen? Nein, bisher noch nicht. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Normalerweise ganz gut, aber jetzt in letzter Zeit eher weniger. Wahrscheinlich jetzt wegen dem Infekt, denke ich, aber normalerweise ganz gut. Ja. Gibt es eine Hautveränderung oder Verletzung? Bei mir meinen Sie jetzt, oder? Ja. Wo, am Gesicht? Im Gesicht ja auch, haben Sie gesagt, eine Schwellung, aber haben Sie eine Rötung oder eine Gesichtsveränderung, Hautveränderung oder Verletzung? Sie meinen jetzt am Gesicht? Ja, oder egal. Sie können sich das selbst angucken. Also, Ja, manchmal. ich habe jetzt nichts bemerkt, nein. Okay. Ist Ihnen vor der Schmerzen oder nee? Okay. Leiden Sie unter einer chronischen Erkrankung? Was meinen Sie mit chronischer Erkrankung? Also ich habe. Eine Erkrankung haben Sie, würden Sie vorher eine Erkrankung festgestellt? Also ich habe einen hohen Blutdruck schon seit einigen Jahren und nehme deswegen auch Medikamente. Ja. Und ich habe einen Knoten in der Schilddrüse. Und da habe ich Medikamente gegen die Schilddrüse. Okay. Haben Sie sonst? Sonst? Nein, an sich nicht, nein. Sind Sie schon einmal operiert worden? Ja, ich bin am linken Eierstock mal operiert worden. Da war eine Zyste. Stock. Wann? Oh je, das ist schon fast 25 Jahre her. 22? 25 Jahre. 25 Jahren. Vor 25 Jahren. Ja, okay. Seit wann haben Sie Bluthochdruck und Schilddrüsenknoten? Schilddrüse, also die Schilddrüsenknoten geht schon länger, da war ich schon, glaube ich, 30. Das hat man im Ultraschall gesehen und Okay. der Doktor meinte, ich müsste auch Medikamente nehmen. Das wird immer regelmäßig kontrolliert. Ja. Und was war nochmal die zweite Frage, bitte? Bluthochdruck haben Sie ein paar Jahre gesagt, Also aber was meinten Sie? ja, so circa 6 Jahre sind das, indem ich Tabletten nehme. Ich hatte vorher auch schon, aber da habe ich. Welche Tablette? Welche Tablette? Oh, da muss ich nochmal nachschauen. Ich glaube, irgendwas mit Kande, Kane oder so ähnlich. Candesartan? Ah, genau, Herr Doktor. Das waren Okay. und eine morgens, eine abends. Eine morgens und einen Abend. Erinnern Sie sich, welche Dosierung? Och Gott, das weiß ich jetzt nicht. Müsste ich zu Hause nochmal nachgucken, weiß ich nicht. Okay, vielen Dank auch. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente außer Candesartan und auch Paracetamol, Ibuprofen und Novalgin? Nein, nein, normalerweise nicht, nein. Okay. Nehmen Sie für Schilddrüse ein Medikament ein. Ja, genau, das sind, Welches Medikament? nennt sich L-Tyroxin und da stehen 50 Milligramm, glaube ich, drauf. Okay, einmal täglich, oder? Ja, Schilddrüsentablette einmal, morgen. Ja. Ist bei Ihnen eine Allergie oder Unverträglichkeit bekannt? Haben Sie gesagt, nein, aber. Also Unverträglichkeit jetzt an sich nicht, aber Allergien habe ich. Also ich habe eine Penicillinallergie, ich habe eine Pollenallergie, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber auch Allergien gegen, na, sagen Sie schon, Vitamin C. Vitamin C. Ja. Wie reagieren Sie darauf? Auch, Gegen Penicillin, Pollen und Vitamin C? also Pollen, da läuft bei mir immer die Nase oder die Augen brennen und ich kriege immer für 3, 4 Monate ganz schlecht Luft. Ja. Das ist die Pollenallergie und was habe ich noch gesagt? Penicillin und Vitamin C. Die Antibiotika, da habe ich mal als junge Frau Penicillin bekommen, hatte Ganzkörperausschlag Ja. und musste auch ins Krankenhaus. Und Vitamin C, da habe ich mir mal vor einigen Jahren mal Infusionen geben lassen. Und da habe ich plötzlich auch schlecht Luft bekommen, Herzrasen und hatte so einen Ausschlag. Ja, okay. Hat gemeint, das ist wahrscheinlich Vitamin C. Okay. Ich habe alle notiert. Rauchen Sie, Frau Müller? Seit 10 Jahren nicht mehr, nein. Okay, vorher haben Sie geraucht. Da habe ich geraucht, ja. Wie viel mal täglich? Okay, ich muss mal schauen. Wie viel Zigaretten täglich? Ja, es gab so Phasen, da habe ich fast eine Schachtel am Tag geraucht, aber meistens war es immer nur eine halbe Schachtel. Okay. Seit wie vielen Jahren haben Sie geraucht? Also wie viele Jahre insgesamt meinen Sie? Ja. Es war ungefähr, ja, wenn ich überlege, fast 25 Jahre. 25 Jahre. Ja. Okay, trinken Sie Alkohol? Ja, selten, ja. Was meinen Sie? Einmal pro Woche, einmal pro Oh, Monat? noch weniger. Wenn ich mal auf einem Geburtstagsfeier bin oder auf einem Fest, dann. Okay, am Fest. Manchmal Wein oder Bier. Oh, eher Wein. Okay. Haben Sie Kontakt mit Drogen oder konsumieren Sie Drogen? Nein, nein. Okay, perfekt. Treiben Sie Sport? Oh, eigentlich sollte ich, aber an sich nicht, nein. Okay. Gibt es in Ihrer Familie eine chronische Erkrankung? Bestimmte. Was meinen Sie mit Familie? Also, Ja, arterieller ja. Bluthochdruck, Blutzucker, Zuckerkrankheit Ja. oder Myokardinfarktus, Apoplex, Schlaganfall. Also meine Eltern sind ja schon verstorben. Es tut mir leid. Meine Mutter, das weiß ich noch, hatte mal Diabetes, aber ich glaube, die hat nur Tabletten bekommen. Okay. Und mein Vater ist leider jetzt auch vor 3 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Herzinfarkt. Erinnern Sie sich, darf ich fragen, in welchem Alter ist Ihr Vater gestorben? Er war, wie alt war er? So circa 83 Jahre alt. 83 Jahre. Ja. Und auch Ihre Mutter? Sie war 79. 79. Okay. Haben Sie Geschwister? Ich habe nur eine Schwester. Okay, sind Sie, ist sie gesund? Ja, die ist fitter als ich. Sie ist auch ein paar Jahre jünger als ich. Und soweit ich weiß, hat sie auch jetzt keine chronischen Erkrankungen. Perfekt. Frau Müller, wie ist Ihr Familienstand? Sind Sie verheiratet oder? Ich war verheiratet, dann bin geschieden, schon seit 4 Jahren. Ich lebe alleine. Okay, 4 Jahre allein. Haben Sie Kinder? Ich habe einen Sohn, ja. Ist er gesund? Ja, soweit ich weiß, ja. Also bisher Perfekt. jetzt nicht gesagt, ja. Ja, was machen Sie beruflich? Ich bin Rentnerin jetzt seit kurzem und ich habe in einer Firma gearbeitet als Bauleitung. Bauleitung. Sind Sie vollständig geimpft, Frau Müller? Also mein Haus meinte, ich habe alle Impfungen, ja. Na, perfekt. Sind Sie, waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein, aber das habe ich vor. Ich möchte jetzt in den nächsten Jahren so ein bisschen die Welt bereisen, aber Okay. gerne, dass hier meine Jetzt. mal geklärt wird. Okay. Frau Müller, letzte Fragen. Ich frage Sie. Sind Sie jetzt im Wechseljahren? Und seit über 15 Jahren schon. Ach Gott, was 15 Jahren. Haben Sie Beschwerden beim ja, oder sind Sie regelmäßig beim Frauenarzt besuchen? Haben Sie besuchen? also glücklicherweise habe ich bisher jetzt nichts, aber so alle 2 Jahre gehe ich mal hin, ja. Okay, perfekt. Frau Müller, ich habe alle wichtigen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie an mich Fragen? Nein, vielen Dank. Also es war ja sehr ausführlich. Ich würde gerne wissen, was es ist, was man da noch machen kann. Ja, jetzt habe ich schon Nasenspray, Schmerztabletten und es wird immer noch nicht besser. Und Ja. so langsam mache ich mir Sorgen und deswegen bin ich. Ich verstehe Sie, Frau Müller. Sie haben eine Kopfschmerzen und aber es ist so früh, etwas zu sagen. Wir brauchen erst Sie körperlich, zuerst Sie körperlich untersuchen, dann Blut abnehmen und auch danach ein paar bildgebende Untersuchungen durchführen. Jetzt, wie werden Sie körperlich untersuchen? Könnten Sie auf die Liege legen? Ah, okay, das geht ja schnell jetzt. Wunderbar. Vielen Dank. Ja, natürlich. Ja, vielen Dank. Okay. Gut. Haben Kollegen oder Kolleginnen noch andere Fragen? Oder? Ja, darf ich eine Frage? Bitte Bitte schön. schön. Frau Müller, können Sie mir sagen, bitte, besteht eine Berufungsempfindlichkeit auf der betroffenen Seite? Ich habe Sie leider ganz schlecht verstanden. Besteht eine Berufungsempfindlichkeit auf die betroffene Seite? Ich Also, möchte auch. ja, ich habe gesagt, es tut weh, es ist geschwollen und wenn man das anfasst, dann tut es auch weh, ja. Dann Lichtempfindlichkeit auch? Lichtempfindlichkeit. Lichtempfindlich ist mir noch nicht so aufgefallen, aber wenn viel Licht ist, dann stört mich das. Das stimmt ja. Okay, danke schön. Okay, sind noch Fragen? Keiner will was reden. Linke Seite Schmerzen, Parästhesie hat gefragt, hocam. Ah, ich habe nicht gefragt. Tja, mach mal jetzt. Frau Müller, würden Sie bei Ihnen eine Diagnose genannt während der Infektionsperiode, wenn Sie beim Hausarzt gewesen? Der hat zu mir gesagt, das ist ein Virusinfekt. Mehr weiß er nicht. Vielleicht es wäre eine Herpesinfektion. Hatten Sie ähnliche Diagnose gehört? Nein, habe ich vorher nicht gehabt, nein. Hätten Sie während einer offenen Wunde kleine Bülle im Gesicht? Ach so, also offene Wunde am Gesicht habe ich nicht, nein. Es gibt eine Nasenpolyp-Geschichte und linksseitige. Ja. Jetzt haben Sie Sehstörung oder während dieser 2 Wochen Periode hätten Sie sehr starke Probleme? So wie gesagt, erst seit einer Woche, aber ich denke, das hängt mit den Kopfschmerzen zusammen. Ist meine Vermutung, ich weiß es nicht. Ja, aber das Sehen auf der linken Seite ist, ich meine, ein bisschen schlechter, ja. Okay. Könnten wir Ersatzgespräche anfangen, hocam? Okay. Bitte schön, Atip. Ja, hallo Herr Oberarzt, ich habe eine neue Patientin. Ich möchte Ihnen die Patient vorstellen. Haben Hallo, Sie guten kurz Tag. Zeit dafür? Aber natürlich. Bitte schön. Vielen Dank. Bitte schön, erzähl mal, was hast du dir angeschaut? Ja, ich habe die 64-jährige Patientin Frau Christine Müller ist 65 Kilogramm, 1 Meter 8 Kilogramm schwer, 1 Meter 58 groß. Die Patientin stellte sich heute wegen seit 3 Wochen bestehender, langsam aufgetretener druckender, druckender linkerseitige Cephalgie mit Ausstrahlung in von Nasen bis Nacken oder bis Hinterhaupt. Hinterhaupt oder Hinterkopf? Hinterkopf. Hinterkopf. Ja. Die Patientin berichtet, dass die Schmerzen auf einer numerischen Skala bei 5 bis 7 von 10 sein und die Schmerzen hätten sich im Laufe der Zeit verschlechtert, ja. Besonders letzte 1 Woche. Und der Patient, die Patient klagt über Schwellungen, Gesicht und okay, was hat sie noch? Ja, Schwellungen und eine linksseitige Cephalgie und hat sie noch andere neurologische Symptome? Augen druckend, Auge druckend. Okay, hat sie auch eine Sehverschlechterung oder eine Seheinschränkung? Ich habe nicht gefragt. Ich Doch, habe vergessen. Die Patientin hat es gesagt, du hast auch gefragt. Ja, aber ich. Ah, Kannst Patient hat mitnehmen. Gesagt. Aber es gibt eine Augen drucken, druckende Augen gesagt. Nicht drückende Augen, sondern sie hat einen Druck auf den Augen. Hat Druck auf den Augen. Ja. Und dadurch auch ein bisschen eine eingeschränkte Sicht oder Sehfähigkeit. Und es gibt eine Nasenpolypengeschichte, aber sie sei nicht operiert worden. Eine Nasenpolypenvorgeschichte. Ja, Nasenpolypenvorgeschichte. Und sie sei nicht operiert worden. Okay. Die vegetative Anamnese ist bis auf Insomnie und Inappetenz unauffällig. Sie leidet an arteriell Hypertonie seit 6 Jahren, eine Stroma seit 30 Jahren und sie sei wegen einer linksseitigen Hodenzyste operiert worden. Was für eine Zyste? Verzeihen, Ovarialzyste. Eine Hodenzyste ist ein bisschen. Nee, verzeihen, ich habe hergedacht. Ovarialzyste vor 25 Jahren operiert worden. Ja. Und sie nehmen zurzeit Kantasal. Wie heißt es? Candesartan. Candesartan, ja. Candesartan, ich habe. Okay, welche Dosierung hat sie? Ja, die Patient hat nicht eriniert, verzeihen Sie. Ah, sie wusste die Dosierung nicht, okay. Meine Durchführung. Die Patientin nehme zurzeit Candesartan. Candesartan, genau, das ist die Gruppe der Sartane. Ja, Candesartan. Candesartan. Okay. Zweimal täglich, L-Troxin 50 Milligramm einmal und gegen Kopf. Nicht so schnell. Sie nimmt L-Thyroxin 50 Milligramm, haben Sie gesagt, oder? Nicht Milligramm, Mikrogramm, ich glaube. Genau. Bei den Schilddrüsen sind es die Mikrogramm, Ja, richtig. Mikrogramm einmal und dagegen Kopfschmerzen, Paracetamol, Ibuprofen und Novalgin eingenommen. Aber ich habe vor 3 Stunden eine Novalgin letztes Mal eingenommen. Und er habe Und er es wird reagiert. reicht es gegen die Schmerzen oder? Ja, es habe eine kleine Verbesserung gebracht. Ah, okay. Ein bisschen eine kleine Verbesserung gebracht. Und sie reagiere auf Penicillin mit Anaphylaktischock, auf Vitamin C, auch mit anaphylaktischer Schock und Pollen, eine laufende Nasen und Sekretierung. Laufende Nasen und. Nochmal zu der Frage, Sie meinen anaphylaktischer Schock, war Sie richtig? Ja, ich habe gesagt. Diese Allergie auf Penicillin, war das nur ein Hautausschlag oder war es? Nur Hautausschlag. Aber haben Sie gesagt, wegen Also die Patient hat gesagt, gab an, nach der Hautausschlag eine Luft bekommen nicht. Ja. Exanthem. ein Exanthem, okay. Ja. Ein Allergie, ein anaphylaktischer Schock ist ja schon etwas mehr, ne? Es ist ja. Ja. Braucht Patienten Luftprobleme und auch andere Probleme zu leben. Was heißt andere Probleme? Ja, ich meine eine Luftbeschwerden. Also sie hat Dyspnoe. Ja, Dyspnoe. Ja, Dyspnoe bekommen, sie hat ein allergisches Exanthem, Ja. aber schockig war sie jetzt nicht. Für Vitamin C auch, aber. Okay, aber das ist kein anaphylaktischer Schock. Das ist vielleicht ein allergisches Exanthem, aber. Ja, gegen Penicillin richtig, ja. Ja, okay, alles klar. Gut, machen wir weiter. Was haben Sie noch für Informationen? Ja, die Patienten seit 10 Jahren nichts rauchen. Aber früher ein Schachtel, ja, halbe Schachtel bis ein Schachtel, etwa seit 25 Jahren geraucht, Das heißt, habe geraucht. und wie viele Päckchen sind es dann? Ja, etwa 25 Packungen hier. Okay. Ja, circa. Und sie trinke so selten am Festen oder an der Geburtstag. Was trinkt sie? Wasser oder was? Sie trinkt. Wein. Ah, Sie meinen Alkohol. Sie trinken sehr Ja. Alkohol. Ja, Alkohol, ich meine Alkohol. Ach so, okay. Sie haben nichts Nicht gesagt. ja, nicht. Wusste nicht, was Sie meinen. Ja, und die Fragen nach Drogenkonsum und Sporttreiben wurden verneint. Okay. Der Vater sei an Myokardinfarkt im Alter von 83 Jahren gestorben. Die Mutter sei Diabetes mellitus Typ 2 im Alter von 79 Jahren gestorben. Sie habe eine Geschwister. Darf ich kurz intervenieren? Die Mutter sei Diabetes Typ 2. Das ist Ja. ein richtiger Satz. Die Mutter An sei an sei Diabetes mellitus Typ 2. Typ 2 erkrankt, aber wenn sie verstorben ist, dann heißt es, die Mutter hatte Diabetes 2 und ist verstorben, haben Sie gesagt, gell? Ja. Wann ist sie verstorben? Wie lange ist das her? Oder wie alt war die Mutter? Im Alter von 79 Okay, und was hat sie, Jahren. woran ist sie verstorben? Ich weiß nicht, ich habe nicht gefragt. Sie haben mich gefragt, okay, alles klar. Also das heißt, dann müssen Sie sagen, die Mutter ist vor wie viel, 3 Jahren, 2 Jahren verstorben und sie hatte aber Diabetes, noch was anderes? Die Mutter, es gibt keine mehr. Ich habe nicht gefragt. Wir haben nicht gefragt, okay. Ja. Also Weil Diabetes, ja. ich habe nicht gefragt, aber bei der körperlichen Untersuchung, ich frage nach. Frage ich nach. Alles klar. Weiter. Ja. Sie sei geschieden vor 4 Jahren und lebe allein, habe eine gesunde Kinder, sie sei Rente. Einige. Stopp, stopp, stopp, stopp, stopp. Sie sind zu schnell, lieber Hatip. Sie machen viele grammatikalische Fehler und das kann Ihnen zu einem Problem werden. Sie habe einen Sohn. Sie habe einen Eine Sohn. gesunde Sohn, ja, ich sie sei mit dem Jungs. Sie habe eine Kinder. Das war als ein und Kinder, also Singular, Plural, das ist nicht ganz korrekt. Also sie habe ein Kind oder sie habe einen Sohn. Ja, einen Sohn, ja, richtig. Einen gesunden Sohn. Einen gesunden Einen Sohn. Und sie sei Rentnerin Sohn. und sie habe früher als eine in eine Firma von Bauleitern sie habe als Bauleiter in der eine Firma Ja, gearbeitet. die schöne deutsche liebe Grammatik. Ja, Sehr gut. Okay. ja. Gut. War das das oder haben Sie noch mehr Informationen? Ja, die Fragen nach ja oder der Impfstatus ist vollständig. Und ja, die Frage nach Auslandreise und Frauenanamnese wurden verneint. Und was für eine Anamnese? Frauenanamnese. Frauenanamnese. Ja, Frauenanamnese wurden verneint. Was ist eine Frauenanamnese? In Wechseljahre und es gibt keine besondere Situation. Ach, das meinen Sie mit Frauenanamnese. Okay. Okay, alles klar. Gut. Ist unauffällig. Mit Frauenanamnese habe ich jetzt nicht gekannt. Wenn, Ja, dann würde ich nicht. sagen, die genau, gynäkologische Anamnese oder die gynäkologischen Erkrankungen haben sie nicht oder sie haben keine Symptome Ja, der Menopause. die Okay. Frauenanamnese ist unauffällig. Genau. Wenn, dann sagen Sie lieber gynäkologische Anamnese. Gynäkologische Anamnese, okay. Ja, Sie sprechen jetzt mit einem Oberarzt und da sollten Sie schon die medizinischen Fachbegriffe benutzen, bitte. Ja, richtig. Okay. Verzeihen Sie. Dann kommen wir mal zum Abschluss. Ja, die anamnestischen Angaben wie linksseitige Kopfschmerzen und auch andere Seite eine Nasenpolypgeschichte, Vorgeschichte und eine Schwellung im Gesicht. Eine Schwellung der linken Gesichtshälfte, ja. Ja, linken Gesichtshälfte, linksseitig, ja, linke Gesichtshälfte Ja. und einen Nasenpolyp Vorgeschichte und keine Fieber. Ja. Ja, es ist Möglichkeit, deuten am besten einseitige Entzündük olmaz. Evet. Entzündük hiç olmadı. Also, Schnupfen. keine Luft. Also ich wiederhole, die Patientin ergibt als Hauptsymptome oder die wichtigsten Symptome gibt sie an. Druck auf der Wange, Druck auf der linken Gesichtshälfte. Sie bekommt über die linke Nase oder über das linke Nasenloch keine Ja. Luft und hat starke Kopfschmerzen. Woran ist das Erste, an das Sie denken? Ja, Nasenpolype. Nase. Vergrößerte. Ja, Nasenvergrößerte oder nicht, ich denke, eine Gehirntumor. Also das heißt, sie hat ja erst Symptome seit circa 3 Wochen Ja. und das ist jetzt seit einer Woche schlimmer geworden. Schlimmer geworden. Und da denken Sie, und diese Nasenpolypen hat sie ja schon seit vielen, vielen Jahren schon. Nee, nicht Polyp ich meine Gehirntumor. Ah, okay, also das heißt, Ihre Verdachtsdiagnose oder Ihre Arbeitsdiagnose ist ein Gehirntumor. Ja, auf eine Gehirntumor Okay. hin Gut, also als Differentialdiagnose Ihre Differentialdiagnose, okay. Sie sagen, Migräne. also Sie sagen Hirntumor und dann ist die Verdacht, Differentialdiagnose Migräne. Jawohl, was noch? Eine druckende Kopf, nicht druckende, die andere Kopfschmerz, ein anderes Cephalgie-Typen. Andere, gut, also Zephalgie, Migräne, Zephalgie, was noch? Ja, und Okay, wir machen mal hier einen Punkt. Haben ja. wir hier HNO-Ärzte unter uns? Was? Nee. HNO-Arzt, wer Ah. ist hier HNO-Arzt? Ich Oder weiß nicht. ein Internist, ein Allgemeinmediziner? Also, dann machen wir mal hier eine kleine Testphase. Wir haben jetzt die Symptome. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, was viel ist, ist viel, was wenig ist, ist wenig. Also, ich würde jetzt nicht gleich als erstes an einen Hirntumor denken. Ja, okay. Ich Nicht, normalerweise, ich denke auch, aber es gibt keine Lösung für mich. das wäre für mich eher eine Differentialdiagnose. Ich denke, die erste Verdachtsdiagnose, woran ich denken würde, wäre eher an eine Sinusitis maxillaris. Ja, aber es gibt keine Fieber und keine. Okay, das müssen wir jetzt feststellen. Nicht jede Sinusitis hat gleich Fieber. Sie hat aber keine, bekommt keine Luft, hat Schmerzen, hat Druck. Und Ja. erst seit 3 Wochen. Also das erste ist eher, denke ich, würde ich jetzt sagen, eine Sinusitis. Ja, Okay. damit, weil die Nase nicht richtig abläuft. Das zweite, das wird gefördert wahrscheinlich durch diese vergrößerten Nasenpolypen, was sie hat, und was auch anscheinend schon mal operiert werden sollte, aber es ist nicht operiert. Das Ja. Zweite, Sie denken an einen Hirntumor. Was für eine Art von Tumor soll das sein? Sie hat ja nur neurologische, oder sie hat keine neurologischen Symptome. Außer, was hat sie für eine neurologische Symptomatik angegeben? Sie sieht ein bisschen schlechter, hat sie gesagt. Sie hat, wenn es ein Hirntumor ist, das heißt ein zentraler Tumor, dann hat man meistens neurologische Ausfälle wie bei einem Ja. Schlaganfall. Das heißt Ja. keine Hemiparese, keine Hemiplegie, Keine. keine Kribbelparesthesien, keine Muskelschwäche, keine Sehausfälle oder muskuläre Ausfälle. Also die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, aber man muss daran denken. Okay. Gut, haben vielleicht die Kollegen noch andere Differentialdiagnosen oder Vorschläge oder Kritiken? Das würde mich jetzt interessieren. Evet, wo Ist das möglich, eine bitte? paranasale Tumoren? Paranasaltumoren, okay, also Sie denken an Tumore im Nasennebenhöhlenbereich, ja, natürlich, klar. Auch Retinoblastom? Ist das möglich? Sie müssen ein bisschen von der Ferne sprechen. Das Nein, ist das möglich auch Retinoblastom? Retinoblastom. Retinoblastom. Es ist für 64 Jahre ein bisschen schwer. Okay. Was mir jetzt einfällt ist, was ich auch schon mal hatte, ist eine Patientin, wie heißt dieser Kanal vom Auge in die Nase, was sich entzündet? Tränenkanal. Tränenkanal. Einfach eine Tränenkanalentzündung oder dieser Tränensack, dass der entzündet, dass dieser Kanal sich vereitert und das kann auch mal zu einer Schwellung, Schmerzen und einer Vereiterung führen. Also eine Tränensackentzündung durch entweder Verengung des Kanals. Ja. Herr Augenarzt, wir haben doch einen Augenarzt gehabt. Wo ist der Augenarzt? Herr Eierter, wie nennt man diese Entzündung am Auge? Ja, Cellulitis. Ja, das ist aber Orbital Cellulitis vielleicht. Cellulitis. Komplizierte Nebennasenentzündung oder maxillare Sinusitis führt Ja. Manchmal retroorbital Eileitung oder Abszess. Abszess. Wie heißt dieser Kanal zwischen Auge und Nase? Auf Lateinisch Nasolacrimal Ja, doch. Kanal. Nasolacrimal Kanal, okay. Okay, wenn der sich vereitert, dann muss man das öffnen oder operieren oder durchstechen und so weiter. Gut. Okay. Wenn jetzt keine Kritiken oder andere Differentialdiagnosen von den Kollegen kommen, wir wiederholen mal. Ich würde jetzt sagen, Verdachtsdiagnose ist erstmal Sinusitis maxillaris oder eine chronische Sinusitis oder Entzündung des Tränenkanals, eine Vereiterung. Zweitens eine Entzündung der Gesichtshaut, eine Zellulitis oder ein Erysipel oder ein Hautinfekt. Dann haben Sie gesagt, ein Tumor im Nasoorbitalbereich, natürlich ein zentraler Tumor. Sie haben gesagt, eine Migräne oder eine andere Sorte von Kopfschmerzen. Und Sie nehmen Blut ab, machen weitere bildgebende Untersuchung, wie zum Beispiel eine Computertomographie oder ein Röntgen. Man kann Ultraschall der Nasennebenhöhlen machen, das auch schon mal sehen. Und dann entscheiden Sie, je nachdem, was da rauskommt, ob Sie eine Antibiose braucht oder vielleicht sogar operativ angegangen werden muss. Jetzt zu Ihnen, Herr Doktor, meine Kritik an Sie. Sie machen sehr viele Leichtsinnsfehler. Sie wissen das, Sie kennen die Grammatik, Sie kennen die Begriffe, aber Sie sind nicht konzentriert. Sie vergessen die Worte, Sie verwechseln die Grammatik, Sie achten nicht auf Singular, Plural und die Wörter und das kann zu einem Problem bei der Prüfung werden. Und da müssen Sie ein bisschen aufpassen, denke ich. Und machen Sie nicht zu lange Sätze. Jetzt die erste Vorstellung. Patient kam mit erdrückende, lange, dann Schmerz und vielleicht. Sagen Sie lieber kurze Sätze. Patient kommt mit Schmerzen am Gesicht zum Beispiel oder unterhalb vom Auge, bekommt keine Luft durch die Nase, hat Schmerzen und es geht seit 3 Wochen schon. Sie hat keine Besserung, trotz Schmerzmedikamente, Nasenspray und so weiter. Sie hat bisher keine Antibiotika, sie hat kein Fieber. Also lieber, wenn Sie sich unsicher sind, kurze Sätze oder nur 2, 3 Worte, aber nicht 5, 6, 7, 8 Worte hintereinander. Sie haben dann vergessen, was Sie sagen wollten. Den Eindruck habe ich gehabt, Patientin kommt mit und dann, oh, warum ist sie jetzt eigentlich da? Was habe ich noch gesagt oder nicht? Ja, entweder Sie sind sicher und sagen das oder lieber dann kurze Sätze. Und ich habe das Gefühl, heute Abend sind Sie ein bisschen durcheinander, nicht ganz konzentriert, ein bisschen müde oder ist es die Aufregung, Nervosität? Nein, ich habe nicht richtig diagnostiziert gemacht. Genau. Was sind Sie nochmal für ein Facharzt? Genetische. Genetischer Arzt, okay. Ja, Ja, also um Genetiker. Genetik, Das heißt, Sie haben wenig klinische Erfahrung. Nee, ich habe viele klinische Erfahrungen, aber nicht Entzündung oder nicht Fraktur oder nicht ähnliche Dinge. Meine Fach so verschiedenen. Okay. Gut, also Ihre Deutschkenntnisse sind gut, Sie kennen auch die Grammatik, aber ich hoffe, Sie können sich gut konzentrieren während der Prüfung. Ja, ich schon. Machen nicht so viele Fehler, inshallah. Okay. Vielen Dank. So. Jetzt sind noch Fragen von anderen Kollegen und Kolleginnen. Heute kam wenig Kritik, wenig Einwand. Gab es fehlende Fragen bei der Anamnese, die Arzt muss fragen, Nee, ich glaube, die muss Frage fragen. korrekt. Es war nach der Dauer der Schmerzen, wie lange das geht, nach der Intensität, ob sie Fieber hat, was sie beschwert. Ich glaube, das war schon ganz okay. Auch die Familienanamnese und so weiter war ganz gut. Die ganze Vorgeschichte. Und ich denke, das war schon ganz korrekt.